SWR 2 Dschungel. Am Mikrofon Christiane Falk. An einem Sommertag 1969 kommt im amerikanischen Internat Lakeside ein 14-jähriger Teenager zum ersten Mal in seinem Leben mit Computertechnik in Kontakt. Ein Tag, der die Welt verändert. Der Teenager heißt Henry Gates, heute bekannt als Bill Gates, Gründer von Microsoft und einer der reichsten Menschen der Welt. Die Produkte seiner Firma haben den weltweiten Softwaremarkt fest in der Hand, eine Erfolgsgeschichte, die aber nicht ohne Tausende von Gates-Mitarbeitern möglich gewesen wäre, ohne Tausende von Nerds. Computerverrückte, Programmierverrückte, die jahrelang ihr Leben der Firma Microsoft widmeten und Software schufen, die heute unser Leben beeinflusst. Die wilden Gründerzeiten von Microsoft sind längst vorbei, aber gibt es ein Leben nach Microsoft? Hören Sie das Feature »Die Rache der Nerds« von Corinna Belz. Wir reden darüber. An einem windigen Februarnachmittag in Seattle. Wie es ist, seine Firma zu verlassen. Mit Ende 30 einfach alles hinzuschmeißen. Wie es ist, Bill Gates zu verlassen. Einfach zu sagen, fuck off, I'm out of here. No, you did it. Tell them how you quit. Hört sich gut an, aber ganz so einfach war es nicht. Mehr als 10 Jahre war Walt Programmierer bei Microsoft. 1994 verließ er den Olymp der Tasten-Junkies. Tell them your quit story. They don't know that one. They know mine. My quit story? I couldn't program anymore. Ich konnte nicht mehr programmieren. I just kind of like a writer's block. I got a programmer's block. So wie Schriftsteller eine Schreibblockade haben. And it became, I think, part of it was I was trying to perfect the piece of code that I was working on too much. And this is a piece of code that evolved from my days at Microsoft, when I first started. Es war ein Stück Code, an dem ich seit den ersten Tagen bei Microsoft arbeitete. Seit 9 Jahren. Und dann plötzlich ging es nicht mehr. I couldn't do it anymore. So basically one of the managers higher up said he's gonna go and blocked me from being able to get another position within the company. So I left. Walts Vater war Autoschlosser. 5 Kinder waren sie zu Hause. Mit 10 Jahren fing er an zu arbeiten, Zeitungen austragen. Alle möglichen Jobs hat er angenommen und sich damit seinen ersten Computer verdient. Ein Baukastensystem, das er selbst zusammengebastelt hat. Anfang der 80er Jahre bekam er einen Job bei Microsoft als Programmierer. It bothers us too much to wake up, go to work. Come home, go to bed and turn around and do it again as soon as you woke up. Walt lacht aus dem Versteck hinter seinem Bart. And you would have 4 or 5 months of doing that and we were having fun. Arbeiten, schlafen, arbeiten, das ging manchmal 4, 5 Monate lang so. Und das machte Spaß. That was early enough in the PC revolution, if you want to call it that, that this was still fun stuff. I'm so glad, I'm so glad, I'm glad, I'm glad, I'm glad. I'm so glad, I'm so glad, I'm glad, I'm glad, I'm glad. Fun stuff. 60 bis 80 Stunden in der Woche saßen sie am Computer. Walt glaubt, es war die beste Zeit seines Lebens. Er liebte diese Arbeit. Deshalb kann er sich ein Leben ohne sie immer noch nicht vorstellen, obwohl er schon seit Jahren keinen Job mehr hat. Vor dem Fenster von Marlins Büro rauscht der Verkehr vorbei. Mitte der 90er Jahre ist Marlin, der ehemalige Vorgesetzte von Walt, bei Microsoft ausgestiegen. Damals hatte er schon seine eigene kleine Firma, Sunhawk. Die Firma erwirbt Musikrechte, katalogisiert die Partituren und stellt sie im Internet gegen Bezahlung zur Verfügung. Mit seinen Leuten, mitten in Downtown Seattle, versucht Marlin, das Gefühl zu reanimieren, von der eigenen Genialität getragen zu sein. A lot of poor men make a $5 bill. Keep him happy all the time. Eine Hommage an die Arbeitsatmosphäre der Early Days bei Microsoft, an die sich Marlin und Walt so gerne erinnern. In a lot of ways, programmers are artists. You know, we're not doing a mechanical process. We're not building a car. Wir hatten lange Diskussionen, die nahezu religiös waren. Wir bauen ja keine Maschinen. In gewisser Hinsicht sind Programmierer Künstler. In my time, make good money, $5 a day. We have long arguments that are almost religious. Yeah, I would say that was the major feeling, is that it was almost a religious revolution that we were working on. But there were other strong personalities where you would have two-hour arguments about where one symbol should appear in your source code. That's right. 2 Stunden lang wurde diskutiert, ob ein einziges Symbol im Quellcode erscheinen sollte oder nicht. Crazy. It was crazy, but it was fun. I don't know now. I just don't know if I'm going back again. Marlin kündigte 1995. Er hatte 3 Jahre lang an der Entwicklung der ersten Version von Windows, später an Pen Windows und Excel gearbeitet. Programme, die heute in den Büros auf der ganzen Welt so verbreitet sind wie früher Bleistifte und Radiergummis. Irgendwann hatte Marlin die Nase voll, von einem Projekt zum anderen geschoben zu werden, mit immer eingeschränkterem Entscheidungsfreiraum. Microsoft war nicht mehr der kleine, chaotische Laden, in dem er 1982 angefangen hatte. Vor langer, langer Zeit, in einer fernen Galaxie, Anfang der 80er Jahre, hatten sie sich gefunden. Doch unterschiedlicher konnten 2 Geschäftspartner nicht sein. IBM, auch Big Blue genannt, weil die Angestellten stets dunkelblaue Anzüge und weiße Hemden trugen, mit einem Jahresumsatz von nahezu $30 Milliarden, und die kleine Firma Microsoft, ein chaotischer Haufen mit nicht mal 40 Mitarbeitern, die keine Sicherheitsvorschriften und keine Kleiderordnung kannten. Eine der Galaxien, die sie sich teilten, sollte MS-DOS heißen. Bill Gates kaufte von einer Firma namens Seattle Computer ein Betriebssystem, das ein Mann namens Patterson gerade entwickelt hatte. QDOS, Quick Dirty Operation System. Gates zahlte $25,000, sparte 1 Jahr Entwicklungsarbeit und verkaufte DOS an den bis dahin streng geheim gehaltenen Vertragspartner IBM. Das beste Geschäft seines Lebens. Im August 1981 konnte IBM den Personal Computer der Presse vorstellen. Er wurde mit Microsofts 16-Bit-Betriebssystem MS-DOS 1.0 ausgeliefert. Der plötzliche Erfolg war überwältigend. Gates konnte mit MS-DOS den Standard auf dem Markt der Betriebssysteme setzen. Gleichzeitig behielt er die Eigentumsrechte an DOS. Ab sofort verdiente die Firma an jedem Computer, der mit DOS ausgeliefert wurde. Und das waren bald eine ganze Menge. Joe studierte zu dieser Zeit noch in Seattle an der University of Washington, war gerade 22. Hatte sein Studium noch nicht abgeschlossen. Die großen Firmen kamen auf den Campus und rekrutierten die Mathematik- und Informatikstudenten. All these guys, all these engineering students were there in 3-piece suits, you know, all looking very uncomfortable because they didn't, you know, and having tied a tie for the first time in their lives or whatever. All diese Jungs, diese Ingenieurstudenten, trugen zum ersten Mal im Leben Anzug und Krawatte und alle fühlten sich sehr unwohl. Und auch die IBM-Vertreter traten in ihren Anzügen auf, aber sie sahen richtig gut aus. Ich hatte keinen Anzug. Good, and then alles the Microsoft guy came out and he was in a sweater and he was kind of all disheveled and he's like, "Ah," and I'm like, "Yeah, that's my guy. That's where I'm going." So, und dann kam der Microsoft-Mann raus, Microsoft, im Pullover, ein wenig verlottert, und ich dachte, "Yeah, das ist mein Mann." Das Gespräch lief gut. Und dann ging ich zur Vorstellung bei Microsoft. Die dauerte einen ganzen Tag. Du gehst von Abteilung zu Abteilung und sie stellen dir einen Haufen Fragen, die du nicht erwartet hast. Später, als ich selbst Einstellungsgespräche geführt habe, habe ich gesehen, wie sie das machen. Jeder schreibt ein Resümee seines Gesprächs und meldet es den anderen. Und wenn du dann zum dritten Mann kommst, hat er das erste Interview schon gelesen und stellt dir die Fragen, die der erste vergessen hat. Das war ein sehr anstrengender Tag. Die ganze Zeit füttern sie dich mit Cola. Da bist du am Ende aufgedreht von Koffein und Zucker. Und gleichzeitig völlig erschöpft. Es gehörte bei Microsoft zum Bewerbeauswahlverfahren dazu, dass ein Dutzend Entwicklungschefs jeden Kandidaten interviewte, wobei natürlich jeder die Guten haben wollte. Wenn beispielsweise der Leiter der Excel-Gruppe beschloss, dass er einen bestimmten Entwickler brauchte, dann war abzusehen, dass jemand aus der Word-Gruppe diese Person ebenfalls für sich beanspruchen würde. Es kam dann meist zu einem lautstarken Schlagabtausch. It's another lonely man. Joe bekam den Job. Erst für einen Sommer. Dann wurde er verlängert und Joe kehrte nie wieder ins College zurück. Er war genau der Typ, den sie suchten. Jung, ledig, begeisterungsfähig, hochintelligent. Schon mit 13 hatte er in Computerläden rumgehangen und die Rechner bearbeitet, bis er vor die Tür gesetzt wurde. Hatte sich in den Osterferien das Programmieren selbst beigebracht, dann seinen Mathematiklehrer überzeugt, einen Computer zu leihen. Morgens um 7 war er durchs Fenster in das Klassenzimmer eingestiegen, wo der Rechner stand. Und nachmittags blieb er, bis ihn der Hausmeister rausschmiss. Arbeitsbedingungen und Firmenkultur. Keine Kleidervorschriften, jedem sein eigenes Büro. Basketballplätze, Duschen, Cafeterien und Free Coke, Cola umsonst für alle. Die Firma machte es den Mitarbeitern leicht, im Büro zu leben. Das Firmengelände ein Campus. Auch Joe hat Microsoft inzwischen verlassen. Er besitzt etwas, was er vorher nicht hatte. Zeit. Unendlich viel Zeit. Joe sitzt in einem Sessel seines Apartments. Ein schmaler, dunkelhaariger, gut gelaunter junger Mann. Er braucht kein Haus und keine Frau, weil er sowieso immer unterwegs ist. Nein, Kinder will er keine, bloß nicht. Wenn das einzige Problem, das er zu lösen hat, die Frage ist, in welchem Restaurant er zu Mittag essen soll, ist die Welt für ihn in Ordnung. Joe liebt das Reisen. Und ein paar Mal im Jahr unterrichtet er die Computersprache, an der er auch bei Microsoft gearbeitet hat. You know, I've been playing with computers for over 20 years now, which is kind of frightening. Then, of course, the funny thing was that I ended up at Microsoft. Ich spiele jetzt seit 20 Jahren mit Computern, was ein bisschen beängstigend ist. Das Komische ist, dass ich bei Microsoft gelandet bin und schließlich an Visual Basic gearbeitet habe, der ultimativen Fassung der Sprache, die ich lernte, als ich 13 war. If you come to me when I was 13 and said, someday you're going to make a living, you know, working at the company that makes these languages, you know, working on this stuff, I would have thought, you know, like, I just had died and gone to heaven. Wenn du damals zu mir gekommen wärst und gesagt hättest, eines Tages wirst du in dieser Firma deinen Lebensunterhalt verdienen, hätte ich gedacht, jetzt sterben und zum Himmel fahren. Es war die Erfüllung meiner Kindheitsträume. Die Hierarchie der Firma wurde in den 80ern, als Joe, Walt und Marlon dort arbeiteten, noch sehr flach gehalten. Es gab kein mittleres Management, das den Zugang zu Bill, wie der Chef von allen genannt wurde, kontrolliert hätte. Die Marketingstrategen und PR-Manager hatten ihn noch nicht zum Aushängeschild der Firma gemacht. Bill war noch nicht Bill. Er war noch einer von ihnen. Ein Nerd. Nerds. Das sind die strebsamen, überintelligenten Eierköpfe, die auf dem College beim Fußball immer als Letzte gewählt werden, sagte Bill Gates einmal über sich. Nerd nennen mich die Leute noch heute. Mein Erfolg ist eigentlich die Rache der Nerds. Sein Aussehen war ihm völlig egal. Unrasiert und in zerknitterten Klamotten ging er zu Produktpräsentationen. Bill ließ sich durch nichts von seinen Geschäften ablenken. Duschen war Zeitverschwendung. Ein Mädchen, mit dem er ging, erzählte, oft sei er gekommen, gleich auf das nächste Sofa gesackt und eingeschlafen. Joe erinnert sich, dass sie oft durcharbeiteten. Einmal traf er Bill mitten in der Nacht auf der Toilette. I mean, I remember running into Bill in the bathroom, you know, and he'd be wandering around. Damals lief er noch spät in der Nacht durch die Gegend. Es gab nur 4 Gebäude, dann 6. Es wurden immer mehr. Damals waren es 1500 Leute und er kam zu einem ins Büro und fragte, woran arbeitest du? You know, he'd like come walk into somebody's office. What are you working on? You know, somebody give him a demo, you know. And he wasn't this sort of semi-mythical. Da war noch nicht diese beinahe mythische Person. Er war nicht der reichste Mann der Welt. Er war Milliardär. You know, and er war nicht dieses gottähnliche Ding, von dem du hoffst, deinen Blick zu erhaschen. You didn't have all these layers of management, so you know, you would see him and you would have product reviews with him and stuff. So he wasn't this kind of, you know, godlike thing that you hope to catch a glimpse of. 1986 geht die Firma Microsoft an die Börse. Der Emissionspreis der Aktie beträgt $21. Ein Jahr nach dem Börsengang liegt der Kurs bei $90.75. Bill Gates III. Besitzt 49% des Softwareunternehmens. Who screams the most? That'll affect what you get. Wer am lautesten schreit, kriegt am meisten. Am Anfang brauchst du Verhandlungsgeschick. Die Anwaltstypen bekamen weit mehr Aktien als die Programmierer. Es gab eine Rangordnung nach Stufen. Als Programmierer warst du am Anfang vielleicht auf Stufe 11. Danach richtete sich dein Anteil. Wenn du höher kommst, verdoppelt er sich. Und wenn sie dich richtig mochten, gaben sie dir ein dickes Paket. Aber wenn du ihnen egal bist, geben sie dir wenig. And if they really like you, they gave you a bunch. And if they didn't care about you or you weren't saying anything, they gave you a little. Walt musste sich sein Aktienpaket erst erkämpfen. Americans are shy about talking about money. That's not something they like doing. Amerikaner reden nicht gerne über Geld, sagt Marlon. Immerhin schätzt er, Microsoft habe an die 10.000 Millionäre hervorgebracht. Die sogenannten Cash-Outs. 1995 verabschiedete sich Marlon von Microsoft. For me, I would say the most difficult thing about leaving was the feeling that it was my company. Als ich aufhörte, hatte ich das Gefühl, es ist meine Firma. In der ganzen Zeit habe ich Einstellungsgespräche geführt, habe ich eine große Zahl von Leuten angestellt, habe die Produkte geschaffen, für die die Firma in der ganzen Welt bekannt ist. And my feeling was some of the reputation that Microsoft has is mine. I built this company. People would say, one of the statements that annoyed me the most was when folks would say, oh, you're rich because of Bill. It's like, no, Bill's rich because of me. Mein Gefühl war, dass ein Teil des Ansehens von Microsoft mir gehört. Ich habe diese Firma aufgebaut. Am meisten hat mich immer geärgert, wenn jemand gesagt hat, oh, du bist reich durch Bill. Ich sage, nein. Bill ist reich durch mich. Er bekam das größte Stück vom Kuchen. Aber wir, diese Gruppe von 20.000 Leuten, haben den Wert der Firma geschaffen. Nicht eine Person allein. That was the hardest thing about leaving, was sort of realizing, if I go start another company, I'm going to have to wade back through the 7 years of obscurity. Als ich wegging, war es bitter, mir klarzumachen, dass ich mit meiner neuen Firma wieder durch 7 Jahre Finsternis gehen muss. Wer sind Sie? Was wissen Sie über die Computerindustrie? Du musst dich wieder ganz neu beweisen, dir die Reputation schaffen, die so wichtig ist. Was mich am meisten schmerzt, ich habe eine Reputation hinter mir gelassen, die ich mitgeschaffen hatte. Als ich ging, blieb mir praktisch nichts davon. Create and build, and when I walk, I get practically none of that. 1988 wurde DOS auf über 20 Millionen PCs verwendet. Mit DOS hatte sich Microsoft einen Vorsprung auf dem Markt der Betriebssysteme verschafft, den die anderen Softwarehersteller nicht einholen konnten. Und Windows baute auf DOS auf. Bill Gates konnte seine Macht immer weiter ausdehnen. Computerhersteller und Verkäufer wurden mit haarsträubenden Lizenzverträgen an Microsoft gebunden, Windows 95 und 98 mit Anwendungsprogrammen gekoppelt. Nicht umsonst beherrscht Office heute mit 90% den Markt für Textverarbeitungs- und Kalkulationsprogramme. Neither windows nor doors. There was a laptop on the desk. Microsofts Erfolg hat Methode und läuft stets nach demselben Schema ab. Feststellen, wer das Rennen macht und beschließen, die Konkurrenz zu kopieren, zu übernehmen oder zu vernichten. Daher ist es nicht verwunderlich, dass der Moloch Microsoft sich wieder einmal in Bewegung setzte, als die Webbrowser populär wurden. Paradoxerweise hatte gerade der Browser, diese scheinbar unbedeutende Anwendung, die Gates früher als ein unbedeutendes Stückchen Software abgetan hatte, das Potenzial, das Megareich, das sich der Vorsitzende Bill und Microsoft aufgebaut hatten, zu zerstören. There's a fear that if you don't keep fighting as hard as you can, that's going to happen to you. Somebody else is going to come along and just take it away from you. Microsoft hatte die Bedeutung des Internet zunächst verschlafen. Um der Firma Netscape ihren Marktanteil von 83% auf dem Browsermarkt abzujagen, landete Gates einen umstrittenen Coup. Man integrierte den Internet Explorer in Windows 95 und warf ihn 1997 umsonst auf den Markt. Für Netscape eine Katastrophe. Um mit Microsoft mithalten zu können, musste auch Netscape seinen Navigator-Browser kostenlos abgeben. Der Marktwert der Firma fiel von 5,37 auf 1,68 Milliarden US-Dollar. Am 4. April 2000 kam das Justizministerium, vertreten durch US-Richter Thomas Penfield Jackson, zu einem Urteil. Microsoft wurde des wettbewerbswidrigen Verhaltens für schuldig befunden. In seiner 46 Seiten langen Urteilsschrift schreibt Jackson, das Unternehmen habe bewusst und vorsätzlich jegliche unternehmerischen Bemühungen attackiert, die zu mehr Wettbewerb im Markt der Betriebssysteme geführt hätten. Die Microsoft-Aktien fielen zeitweise um 40% im Vergleich zu ihrem Höchststand Ende Dezember 99. Die Zerschlagung der Firma in mehrere Gesellschaften wird diskutiert. Bataillone von Rechtsanwälten verhandeln. Offensichtlich hatten 10 Jahre Untersuchungen durch die Federal Trade Commission die Microsofties abstumpfen lassen. Ein Angestellter drückt es einmal so aus. Ach, heute ist schon wieder ein Prozess? Nun denn, gibst du mir bitte mal das Salz? Every time a product ships, it takes us one step closer to the vision. A computer on every desk in every home. Du hast das Gefühl, du kannst die Welt verändern. Mit keinem geringeren Anspruch waren sie angetreten. Geht man auf dem Microsoft-Firmengelände Richtung Haupteingang, so läuft man über eine große Steinplatte mit der Abbildung einer Weltkugel. Darunter die Inschrift: Immer wenn ein Produkt ausgeliefert wird, bringt es uns unserer Vision einen Schritt näher. Ein Computer auf jedem Schreibtisch, in jedem Haus. Joe gibt zu, dass Microsoft ihn geprägt hat. Erst hat er dazu beigetragen, die Welt zu verändern. Dann zog er aus, sie sich anzuschauen. Well, in 95 I was on every continent. But since I left Microsoft, I've taken a lot of short trips and several long trips, and a long trip is like 3 or 4 months. Seit ich Microsoft verlassen habe, habe ich viele kurze Reisen gemacht. Tauchen in Australien, in der Karibik, auf den Cayman-Inseln, Südostasien, Vietnam, Kambodscha, Thailand, Indonesien, Zentralasien, Turkmenistan, Usbekistan, Kirgisistan, Kasachstan, China, Peru, Guatemala, Honduras, Belize, Europa, Italien. Ich bin mit einer verrückten Italienerin durch China gereist, was okay war, weil Marco Polo auch mit Italienern durch China gereist ist. Kenia, Tansania. Went to Kenya and Tanzania. Been to Australia a couple times. Geplant sind Island, Madagaskar, Mittlerer Osten. Es gibt noch eine Menge Orte zu besuchen. Madagascar and the Middle East, and there's still a lot of world to see. Wie kommt man nach Jahren in der virtuellen Welt zurück in die reale? Joe ist zu dem Schluss gekommen, dass es gar keine reale Welt gibt. Die Welt des Code, die Mathematik, ist seine Welt. Und darin würden ihm Marlon und Walt sofort recht geben. Joe vermisst das Gleiten der Finger über die Buchstaben, den sanften Klang der Tastatur. You know, when I took my first long trip in 94, 95 over that, by the end of about 3 months, I was starting to get itchy for a keyboard. I just sort of. Als ich auf meiner ersten langen Reise war, hat's mich nach 3 Monaten in den Fingern gejuckt. Aber jetzt gibt es kaum noch einen Ort ohne Internetcafé. Bangkok zum Beispiel ist voll von Internetcafés. Du kannst E-Mails senden und empfangen. Bei CNN das Wetter abrufen. Bangkok is like everywhere. There's these internet cafes. And so now, you know, you can sit down and be online and get Hotmail and send email to everybody and check, you know, the weather on CNN and, you know. And so the virtual world has invaded the real world. Die virtuelle Welt hat die reale Welt erobert. Jetzt versuche ich, Orte ohne Computer zu finden. Wer bin ich, wenn ich kein Microsoftie bin? Marlon? I remember more the first Monday when I didn't go into the office. That was actually more outstanding as a memory. It was that. Ich erinnere mich an den ersten Montag, als ich nicht ins Büro gegangen bin. Normalerweise steige ich ins Auto und fahre los. Plötzlich machte es Peng. Oh Gott, was hast du gemacht? Ich war 13 Jahre bei Microsoft. Das ist eine lange Zeit. Und jetzt nie mehr? Was soll ich mit mir anfangen? Ja, du musst E-Mails lesen und... Das waren 15 Minuten Angst. Danach habe ich nie mehr zurückgeschaut. Walt wippt auf seinem Stuhl. Ihm ist warm geworden. Er zieht seinen Pullover aus. Darunter ein helles Hemd mit einer kleinen roten Aufschrift oben links. Microsoft. Ach ja, das hing zufällig im Schrank, ein sauberes Hemd. Many times I've dreamed that I'm still there, you know, actually. But when I go back there now and work, I don't, if they had the right project to work on, I would. But just in terms to have a job or to be working for Microsoft. No. Ich habe oft geträumt, ich wäre noch da. Aber würde ich jetzt zurückgehen und wieder bei Microsoft arbeiten? Ich weiß nicht. Wenn Sie das richtige Projekt hätten, würde ich es machen. Aber nur um einen Job zu haben, nur um bei Microsoft zu arbeiten, nein. Draußen ist es dunkel geworden. Marlon hat sich noch eine Cola geholt und uns auch eine mitgebracht. Free Coke gibt es auch bei Sunhawk, seiner eigenen Firma. Every single day I ask myself, why did I go start a company when I could have just retired? And I never come up with a satisfactory answer to it. Jeden Tag frage ich mich, warum ich eine eigene Firma gegründet habe, statt mich einfach zur Ruhe zu setzen. Ich finde keine befriedigende Antwort. Ich liebe es, Dinge zu erschaffen. Microsoft war für lange Zeit ein wunderbarer Arbeitsplatz, weil man hier eine Menge Mittel dafür bereitstellte. Ich kann mir leicht vorstellen, nicht in einer Firma zu arbeiten, aber ich kann mir nicht vorstellen, nicht zu arbeiten. Programmieren, an Entwürfen herumhacken, ist das, womit ich mein Leben verbracht habe. Es gibt überhaupt keinen Unterschied zwischen Arbeit und Spiel. Und das ist das, was ich liebe. Ich muss die ganze Zeit spielen. How many roads must a man walk down before you call him a man? Der schwere Ausnahmefehler 0E ist an Adresse 0167 BFF9 DFFF aufgetreten. Die aktuelle Anwendung wird beendet. Drücken Sie eine beliebige Taste, um die Anwendung abzubrechen. Wenn das Problem weiter besteht, wenden Sie sich an den Hersteller. Die Rache der Nerds oder gibt es ein Leben nach Microsoft? ein Feature von Corinna Belz. Mit Detlef Bierstedt, Paul Fasnacht, Uwe Felefsieg, Volker Niederfahrenhorst und Matthias Matschke. Realisation Gerd Neskens, Dirk Leiers und Detlef Meissner.